Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 235, an Schiller. Ich bin genötigt, auf einige Tage nach Ilmenau zu gehen und danke nur noch geschwind für die übersendeten Horen. Es ist lustig, dass wir durch Humboldt den Rumor erfahren, den der Almanach in Berlin macht. Er wird nun auch erzählen können, wie es in Halle aussieht. Sobald ich wiederkomme, besuche ich sie. Gotha ist auch in großer Bewegung über unsere Verwegenheit. Hierbei ein Blättchen Distichen vom Prinzen August, der die Sache noch artig genug nimmt. Der hirtische Aufsatz kommt hier zurück. So füge ich auch die Kupferplatte bei. Ein schönes Glück wär's, wenn mir in Ilmenau noch ein Stück des epischen Gedichts gelänge. Die große Einsamkeit scheint etwas zu versprechen. Meyer hat wieder geschrieben, seine Kopie ist fertig, er geht nun an fernere Beschreibung der Altertümer. Leben Sie recht wohl und schreiben mir nur immer hierher. Man schickt mir die Briefe nach. Grüßen Sie Humboldts vielmal und Ihre liebe Frau. Mich verlangt recht, Sie bald wieder zu sehen. Weimar, den 29. Oktober 1796. G.